FM4 Unlimited. Komm in, Mr. DJ! Tag der DJs und Clubs. Ja, herzlich willkommen zu FM4 Unlimited, 24 Stunden lang hier auf diesem Sender. Österreichische Clubkultur, österreichische DJs, Produzentinnen und Produzenten, Partyveranstalterinnen und Partyveranstalter, alle hier bei uns zu Gast. Und ich freue mich ganz besonders, jetzt Gerald van der Hint begrüßen zu dürfen. Servus. Hallo Patrick. Grüß dich, Gerald. Du bist sehr untriebig in unserer Szene, kann man sagen. Vor allen Dingen interessanterweise jetzt gerade, wo so ein bisschen alles schwierig war die letzten Monate, hast du dich auch als Vordenker sehr stark herausgetan. Du hast sehr viele interessante Thesen auch veröffentlicht. Es sind viele Journalistinnen und Journalisten an dich herangetreten, haben dich nach deiner Meinung gefragt. Du hast auch als einer der Ersten darauf aufmerksam gemacht, dass der Club nicht nur der Platz ist, wo man hingeht, um sich zu betrinken, sondern dass das auch ein Platz ist, wo viele, sagen wir mal, Randgruppen auch sich zusammenfinden, dass es auch ein Safe Space ist für viele Leute. Wie hast du diese Zeit jetzt eigentlich so empfunden, dieser Wandel eigentlich jetzt von dir für hinterm Plattenspieler zum Interviewgast eigentlich großteils? Ja, ich hätte mir es lieber erspart, natürlich. Natürlich. Ja, ich habe das schon natürlich auch eine Zeit lang ganz lustig gefunden und mal eine andere Erfahrung zu sehen, wie das ist, wenn man wirklich ständig am Telefon irgendeinen Journalisten oder Journalistin hat. War vielleicht lustig ein paar Minuten, aber ich würde natürlich jedes Interview, jeden Auftritt hinterm Mikrofon sofort tauschen gegen einen geilen Gig. Ja, das ist das, was ich mache. Und vielleicht wirkt das dann schon ein bisschen so, als ob man sich da sonnen will in dieser Krise. Es ist ganz sicher nicht so. Ja? Also ich würde wirklich liebend gern darauf verzichten. Ja. Aber ich glaube, dass die Rolle, die du auch jetzt in dieser Zeit gespielt hast, sehr wichtig war, weil die Sichtbarkeit natürlich auch dadurch da war, weil sich einfach vergessen wird. Also dass man nicht einfach vom Club auf Streaming umschaltet sozusagen mit allen Sachen, die da passieren. Auch zum Beispiel hast du auf die LGBTQT-Szene aufmerksam gemacht, dass das für die natürlich nochmal wiederum ein anderer Faktor ist, als für die Leute, die einfach nur gerne ausgehen. Du hast doch versucht, glaube ich, mit anderen Leuten Konzepte zu erstellen. Wo hat es deiner Meinung nach am meisten gehakt? Wenn du eine Sache rausstreichen müsstest. Ja. Ich muss schon auch zugeben, dass natürlich die Konzepte nicht jetzt dafür gedacht waren oder wir waren nicht so naiv zu glauben, dass wir die abgeben und dann sagt der Anschober oder irgendwer anderer, ja passt, machen wir. Ja. Cool, ja. Also das ist schon klar. Das heißt, ich glaube, es hat jetzt nicht am Konzept gehapert. Wir hätten da auch nichts anders reinschreiben können. Das Resultat wäre dasselbe gewesen. Es ging ja darum, eben darauf aufmerksam zu machen, wir trauen uns etwas zu, wir sind an Lösungen interessiert, wir wollen nicht nur jammern. Ja. Und ich glaube, dass im Nachhinein, wenn man es jetzt retrospektiv betrachtet, man schon auch sagen kann, also wahrscheinlich, ich hoffe, der Anschober bereut es vielleicht ein bisschen, dass er uns nicht mit dem einen oder anderen Konzept die Chance gegeben hat. Weil wenn die Zahlen in den Altersgruppen unserer Gäste so explodieren, ja, dann muss man schon meinen, dass man vielleicht was falsch gemacht hat. Vielleicht. Also ich hoffe es, dass da zumindest eine Reflexion einsetzt. Sagen wir jetzt eh nie jemand. Es ist ja so, du hast ja versucht, auch gewisse Sachen zu machen. Du hast ja auch Sachen veranstaltet in dem Rahmen, der zur jeweiligen Zeit möglich war. Wie waren das so deine Erfahrungen damit? Ich meine, ich nehme mal an, die Leute, die dann kommen, sich registrieren, sozusagen auch eine gewisse Exklusivität genießen. Ich bin mir sicher, dass die eine sehr gute Zeit hatten, ja? Auch trotz dieser ganzen eigentlich eher traurigen Thematik. Ja. Nein, es waren von mir ja nur zwei Dinge und die waren ganz, ganz wunderschön. Also es war, wie man, wer mich kennt, weiß, dass ich so ein Emo-Bündel bin. Ja? Also sieht man mir vielleicht. Du trägst dein Herz. Du trägst dein Herz gerne. Genau, hard on my sleeve. Und wenn ich da, wie ich dann gestanden bin um 5, 6 in der Früh und das die Leute wieder gesehen habe und gesehen habe, wie wichtig es ihnen ist, da ist wirklich das Wasser in den Augen gestanden. Ja. Also es war dann wirklich so ein Destillat eigentlich von den Leuten, die es wirklich wollten und die es wirklich bräuchten. Ich habe auch dazu öffentlich aufgerufen, ja, dass Leute jetzt, die nicht so oft auf unsere Partys normal kommen, sollen jetzt auch nicht jemanden eins dieser 200 Tickets wegnehmen. Ja. Also auch Freunde von mir, wenn ihr jetzt jahrelang nicht wart oder monatelang nicht wart, dann lasst bitte die Leute gehen, die regelmäßig waren, weil für die bedeutet das gerade so viel. Und Und das hat man dann gespürt. Also ich sage es noch einmal, wie ein Destillat von Menschen, die, wenn man alles andere wegnimmt, bleiben die motiviertesten übrig. Und so war es dann auch. Es ist ja auch interessant, weil du bist ja nicht nur hinter den Plattenspielern, du machst ja quasi alles. Du bist Labelbetreiber, Meet Recordings, ja. Du produzierst selbst, du bist Promoter, du machst die Partys, alles. Das heißt, sozusagen für dich ist momentan sehr schwierig in dem Betätigungsfeld. Trotzdem hast du eigentlich an jeder Front weitergemacht jetzt in der Zeit. Ja. Du hast released. Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Ich glaube, du spielst ja jetzt auch gleich, Gott sei Dank für uns, wir sind ja nicht nur zum Reden da. Ich kriege jetzt an Themen und die brauche ich momentan so dringend. So ist es, muss ich meine eigene Musik hier spielen. Deswegen machen wir die Sendung, damit du kommst und so viel wie eigene Musik wie möglich spielst. Aber das heißt, glaubst du jetzt, wenn die ganze Sache dann, ich nehme mal an, frühestens im Frühjahr nächsten Jahres irgendwann Ende dieses Jahres wieder losgeht, gibt es positive Sachen, die du mitnehmen kannst? Gibt es irgendwas, was du gelernt hast jetzt in der Zeit? Also ich habe vielleicht nicht viel jetzt gelernt, aber ich habe mit Freude beobachtet, dass die Medien uns entdeckt haben. Mhm. Also nicht jetzt FM4, da bin ich ja sowieso zu Hause, schaue ich ja immer wieder rein. Aber wenn jetzt im Standard, im Kurier, in Wien heute immer wieder das, um jetzt nur ein paar Beispiele zu nennen, das Thema Clubkultur kommt, auch im Falter. Ja, ich habe das jahrelang kritisiert, dass zum Beispiel bei unserer 10-Jahres-Feier, 10 Jahre Mietmarkt, da habe ich gedacht, warum ruft mich keiner an? Ja, ich gestalte diese Stadt schon ein bisschen mit auch und so weiter. Ich glaube, ich habe das damals sogar auch verbalisiert. Und das betrifft ja nicht nur mich. Ja. Ich habe jetzt keine Profilierungsneurose, auch wenn man es manchmal vielleicht glaubt. Aber generell, dass Clubkultur eben in den Medien unterrepräsentiert war, das glaube ich schon sehr stark. Und das ist jetzt vielleicht eine Spur anders nach dieser Krise. Ja. Und ich glaube, das könnte ein Punkt sein, der wirklich so als positives Ergebnis übrig bleibt. Super, vielen Dank. Vielleicht reden wir noch ganz kurz. Du hast eben jetzt vor kurzem was released. Mhm. Du spielst es auch gleich als erstes. Vielleicht sagst du das auch noch an, finde ich eigentlich ganz gut. Ist gleich die erste Nummer. Ja, heute. Genau. Ja. Wie gesagt, ich muss ja ein bisschen schauen. So ist es, genau. Das Brötchen reinkommen. Ja. Wir fangen an mit Gerald van der Hint oder Gerald VDH, ganz egal. I came back for you. Und zwar im Originalmix. Super, Gerald jetzt bei uns hier in einer knappen halben Stunde in the Mix, knappen Stunde in the Mix. Knappe Stunde. Lass ich mir nicht nehmen. So ist es. Viel Spaß und hau rein. Danke fürs Kommen. Danke, Patrick. Danke. Tschüss. FM4 Unlimited on the decks. Gerald VDH, Meat Market Wien. 154 Unlimited. 24 Stunden DJs only. Der Videostream auf fm4orf.at. Ihr seid bei 24 Stunden österreichische Clubmusik hier auf FM4. Und das ist der Mix von Gerald van der Hint hier bei uns, live im Studio. Unlimited. 24 Stunden Clubkultur. On the Decks. Gerald VDH. Meet Market Wien. FM4 Unlimited. 24 Stunden Clubkultur hier bei uns im Radio mit Gerald van der Heens. 4 Unlimited. Tag der DJs und Clubs. On the Decks. Gerald VDH. Und das war dann auch fast schon der Mix von Gerhard van der Hint hier bei uns. Danke fürs Kommen. Danke nochmal für die Einladung, es hat richtig Freude gemacht. Sehr, sehr gerne und du hast ja auch quasi zeitadäquat aufgelegt. Ja, schon. Ja, ja genau. Es ist 2 in der Früh, come on. Genau, ich bin mir sicher, ein paar Leute haben ordentlich mitgeraved zu Hause. Sicher coole Taxifahrten jetzt gerade. Wobei die Clubs haben so, wo soll jemand hinfahren jetzt? Zur seiner Tante zum Beispiel. Ja, zum Bleistift, ja. Zum Beispiel. Aber auf jeden Fall danke fürs Kommen. Wünsche dir alles Gute auch für die Zukunft. Wir sehen uns im Club. Wir drücken alle Daumen. Ja, und ganz sicher. Ich bin auch schon gespannt, was als nächstes release-mäßig von dir immer kommt, weil du weißt, ich finde das immer gut und beobachte das. Danke, Patrick, fürs Beobachten. Ich freue mich. Ja, alles Gute und Dankeschön. Ciao.